Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Tachisacht. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist auch immer, der Podcast aus Berlin. Und hier ist der Mann, der sich gesagt hat, ich will nicht wieder raus, ich will ans Brandenburger Tor, ich will in die Sonne, ich will was essen, ich will in kurzer Hose das schöne Wetter genießen. Ach Mensch, da fällt mir ein, das machen wir ja heute. Hallo René. Hallo Stefan. Wir haben es extra für dich eingerichtet. Ja, ich glaube, du hast gerade von dir gesprochen, weil der mit den kurzen Hosen bist du, der unbedingt zum Brandenburger Tor wollte, bist du. Aber wir haben jemanden, den wir die Schuld geben können, mit dabei heute wieder, unser Marc. Hallo Marc. Ja, grüß euch, Wum und Wendelin. Ach ja, also darf ich euch Albano und Romina Power nennen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, mit René und Stefan heute hier aufnehmen zu dürfen. Ja, ja, was soll diese ganze Scheiße hier mit den Namen? Ich hätte sie auch sagen. Fix und Foxy nennen können. Paola und Kurt, Felix. Ja, das ist nämlich mein persönliches Thema heute, freundschaftliche Beleidigungen. Das ist etwas, was nicht nur im Podcast möglicherweise zu kurz gekommen ist, aber es ist möglicherweise ein Thema, worüber sich der ein oder andere Hörer mal Gedanken gemacht hat. Was könnte man zu welchen Gelegenheiten mal benutzen? Und da möchte ich euch heute mal ein paar Anregungen geben. Aus deinem persönlichen Alltag. Aus meinem persönlichen Alltag. Alles auf entgegengenommen Kosten und meiner auf Kosten von Bernie und Erd, die hier neben mir stehen. Genau. Wir müssen mal sagen, also Marc, Hut ab, deine erste Sendung hier draußen, ne? Denn ich habe mir notiert, die letzte Sendung, die wir draußen gemacht haben, war am 3. Februar 2020. Das ist ja übermorgen 3 Tage her, oder? Richtig. Und kann sich noch einer erinnern, wo wir waren? Also Marc nicht, da kannten wir uns ja noch nicht quasi. Die erste oder die letzte? Die letzte. Die letzte war doch die Geocaching-Folge? Nee. Die am Alexanderturm? Nee, wir waren in Babelsberg. In Babelsberg, ja. Da wo wir den Alarm ausgelöst haben. RBB, genau. Haben wir darüber gesprochen? Also das ist lange genug her. Ja, ja. Da wo wir den Alarm ausgelöst haben. Mittlerweile verjährt, kannst du darüber sprechen. War vor Corona. Genau. Ja, und seitdem haben wir nur zu Hause aufgenommen. Und das war übrigens Folge 25 und wir sind bei Folge 61, das muss man sich mal vorstellen. Über allerdings. 40 Folgen, nee, nicht ganz 40 Folgen, 35, 36 haben wir zu Hause gemacht. Und hat ja nicht wehgetan. Nee. Finde ich auch. Und jetzt denke ich gerade, hätten wir doch heute auch zu Hause machen. Ja, ehrlich. Viel zu warm. Ja, komm, ist schon eine willkommene Abwechslung hier draußen. Ja. Und wenn ihr, liebe Hörer, euch fragt, was soll ich denn draußen? Ich sage nur, es lebe der Friedhof. Wieso? Ein Slogan, der in Berlin seit Jahren zu finden ist. Und mittlerweile habe ich persönlich daran Gefallen gefunden. Es ist immer wieder ein Grund, rauszugehen, sich mal einen Friedhof anzugucken, den man noch nicht kennt. Okay. Weil Friedhöfe sind nicht nur Orte der Besinnung, sondern auch der Ruhe, der Beschaulichkeit. Und wenn alle Parks derzeit in der Stadt, ob des hervorragenden Wetters, völlig überfüllt sind, weil sich alle freuen, dass wegen Corona irgendwie man so lange zu Hause bleiben musste und jetzt endlich wieder raus kann, auf dem Friedhof findet ihr noch ein lauschiges Plätzchen. Also, es lebe der Friedhof. Kann ich nur unterschreiben und für die Ornithologen und Hobby-Natur-Experten unter euch ist der Friedhof auch ein guter Ort. Da gibt es nämlich Sachen, die findet man. Also da gibt es ja nicht nur Tote, da gibt es auch viele Tiere, weil die ebenso die Ruhe suchen wie wir. Also wie wir heute nicht. Die sind immer schön gestaltet, muss ich sagen. Also auch außerhalb der Gräber sind Friedhöfe immer, kommt natürlich drauf an, wenn es so ein Stadtfriedhof ist, aber es gibt auch so Dorffriedhöfe, die wunderschön angelegt sind. Also werde ich demnächst mal ein Foto posten, weil ich neulich mal auf dem Friedhof war. Ja. Hast du eine Friedhofsbeleidigung, du Totengräber? Nein, habe ich nicht vorbereitet, du Tonbeutelvergesser. Ah. Der Stefan wurde schon beleidigt. Wir sind nämlich rausgeflogen aus. Wir waren hier, also wir stehen. Wir haben genau, wir müssen mal erklären, wo wir sind jetzt genau. Jetzt können wir es ja sagen, weil, wenn die Sendung rauskommt, ist nicht, die Chance die gering, dass hier irgendwie ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden muss von uns. Ja, wir sind am Brandenburger Tor und stehen an Säule 7. Ja, nee. Da wo Marc sein durchziehen Fahrrad die Säulen. Genau. Nein, wenn ihr euch das vorstellt, wir gucken Richtung Osten. Und sind jetzt sozusagen ganz rechts am Tor. Und wie sagt man so schön, im Osten nichts Neues. Boah. Und Anspielung Erich Maria Remarque, im Westen nichts Neues. Egal. Ach so. Für die Literaturleute unter euch war da jetzt bestimmt ein Lacher. Genau, genau. Und ja, wie gesagt, Marc seine Premiere zum ersten Mal draußen im Podcast mit uns. Mit euch Blähungen zurückhaltern. Sehr gut. Weißt du, was mir da einfällt? Ich hatte auf meiner Homepage, vielleicht kennt René das noch, das waren, glaube ich, Harteiersprüche oder so, ne? Ah ja. Kannst du dich noch erinnern? Ah, Weicheiersprüche, Harteiersprüche. Ich hatte so Weicheiersprüche. Ja, genau, genau. Das passt ja auch mehr zu dir. Genau. Ganz kurz, ich hatte, glaube ich, hat sich schon erzählt, dass Stefan gerade irgendwo rausgeflogen ist. Ja, du hast angesetzt. Ich hatte angesetzt, genau. Und zwar, wir sind am Brandenburger Tor und unweit vom Brandenburger Tor ist, glaube ich, die Deutsche Zentralbank oder so. Ich weiß gar nicht, wie das Gebäude heißt, wo wir gerade drin waren. Also es ist Hochsicherheitstrakt, glaube ich, aber sehr modern eingerichtet. Ja, ich guck mal kurz nebenbei. Es ist, glaube ich, eine Bank. War es Commerzbank? Ich glaube, es ist irgendeine Bank, richtig. Und ja. Die hat architektonisch innen drin, richtig schön. Wir können es nochmal versuchen mit Marc gleich. Ja. Nein, wir waren drin und sind aber rausgeflogen. Genau. Und René macht jetzt den Anfängerfehler schlechthin. Er holt sein Handy raus. Ach, Quatsch, mit Soße. Hat eine Funkverbindung. Und dann macht es gleich wieder. Stefan muss jetzt wieder bei YouTube oder irgendwo so ein Dip-Dip-Dip-Geräusch rausnehmen. Ja, Gegenfilter. Liebe Hörer, so ist es, wenn man mit Alufolien Grillern aufnimmt. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja. Warte, ich hab's. Und zwar. Commerzbank, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall neben der Botschaft, neben der amerikanischen. Ja. Das Gebäude neben der amerikanischen Botschaft. An dem Spiel. Das ist das das heißt AXICA Kongress- und Tagungszentrum. Okay. Weil die Deutsche Bank ist ja direkt hier. Ach so, dann ist es direkt daneben. Ja. AXICA, genau. Lohnt sich mal anzugucken. Ja, es sah cool aus, aber wir hatten nur kurzes Vergnügen. Guck mal, kannst Marc kurz zeigen. Ui. So, das ist Donnerwetter, also, liebe Hörer. Einfach mal reingehen. Und sagen, René schickt euch, dann kommt er rein. Genau. Sagt nicht, Stefan schickt euch, dann fliegt er gleich wieder raus. Macht es wie René, auch wenn draußen drin steht, geschlossen, einfach reingehen. Also ist ja ein Widerspruch in sich, wenn da geschlossen steht und die Tür geht auf. Also. Ja. So, nicht mit uns. So ist das manchmal, ne? Genau. Wir sind ja schließlich keine Jeansbügler. Ja, ich guck gerade mal. Vielleicht hätte man sagen sollen, dass ihr euch Stift und Zettel parat legen sollt, weil vielleicht ist der ein oder andere Spruch für euer Umfeld dabei. Ja. Ja. Vielleicht wechselt jemand jetzt die Bezeichnung von Bruno auf, was hast du? Na, Hampelmann. Hampelmann, genau. Hampelmann. Das ist ja harmlos. Überlegt euch, ob ihr das mit eurem Chef macht. Ja. Obwohl, man kann auch Herr vorsetzen. Herr Hampelmann. Fragt euren Chef gerne mal, was er so beruflich macht. Genau. Ja, ich glaube, Marc hat die Sprüche schon lange im Petto, hat nur drauf gewartet, dass er sie hier vor dem Brandenburger Tor präsentieren kann. Wir können mal einen Test machen. Gehst einfach mehr so zu so ein paar Leuten und wirfst den einfach mal sowas an den Kopf. Genau. Entschuldigen Sie Gesichtseimer oder sind Sie eher eine Körper 5? Sagen Sie, wo finde ich denn hier die anderen Intelligenzallergiker? Eieieiei. Gut. Ich sehe schon, ich verschieße hier mein ganzes Pulver. Du verschießt dein ganzes Pulver. Ich würde sagen. Jetzt heißt das wieder, sei einfach du selbst, nur in nett. Genau, und damit Marc jetzt den Mund hält, vielleicht sollte man einfach stopfen. Ja, das stimmt. Wir stopfen seinen Mund und da haben wir auch schon eine gute Idee. Denn ganz in der Nähe vom Brandenburger Tor gibt es hier leckere Restaurants. Und da werden wir jetzt mal eins aussuchen. Wir haben schon eine Idee, welches. Wir erklären euch mehr, wenn wir dort angekommen sind. Wir sind ja ein Berliner Podcast. Was passt da besser? Aber hört selbst in wenigen Augenblicken so lange. Hört ihr unsere Kontaktmöglichkeiten, würde ich sagen, oder? Oh, da müssen wir aber rennen. Gute Idee. Ich glaube, 30 Sekunden sind wir nicht am Brandenburger ist Tor. Ist doch gleich am Brandenburger Tor, genau. Nein, wir hören uns gleich wieder und wir freuen uns drauf. Bis gleich. Bis gleich. Irgendwas ist auch immer, der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.uber.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Okay. So, wir sind wieder da, wir haben es gefunden. Wir haben hier ein leckeres Restaurant aufgesucht, nämlich, wie schon angekündigt, das alte Berliner Wirtshaus direkt am Brandenburger Tor. Nein, ist ein kleiner Insider. Das heißt wirklich so. In der Nähe von steht auf der Homepage. Ja. Echt, aber hier steht am Brandenburger Tor. Ja, aber ich muss dazu sagen, die Straße hier hinten hoch ist die Grundschule am Brandenburger Tor. Ja, genau. Ja. Also die Straße hier hoch, das ist übrigens die Wilhelmstraße. Ganz für genau. So, ja, schön, dass ihr noch dabei seid. Uns geht's gut, weil wir sind zum ersten Mal seit Corona mal draußen essen und... Und trinken. Genau. Oh, und Stefan trinkt sein erstes Bier. Ja. Ever. Ach, Herr Marc hat keine Manieren. Genau, und wir müssen euch schon mal vorwarnen, dieses Geräusch, das ist immer, wenn wir was auf dem Tisch abstellen, geht leider nicht anders, weil René hat seine Ausstattung nicht dabei. Genau, wir stellen euch den vor, wo sollen wir es denn sonst abstellen, wenn ich auf dem Tisch? Da müssen wir durch jetzt. Genau. Verdammt nochmal. Ja. Was mir eingefallen ist, heute ist so ein geiles Wetter und zum Glück gibt es ja die Maskenpflicht nicht mehr, weil sonst hätten wir diesen Phantom der Oper im Horizontal-Effekt. Das wäre ja auch falsch, oder? Ich weiß nicht, was ihr, Moment, ich hab's Passenzahler mir damit sagen wollt, aber gibt, macht ruhig weiter. Es gibt eine neue Anweisung für die Masken, ja. Die werden jetzt als Hütchen auf dem Kopf getragen. Das ist eine und gute Idee. Und es gibt auch eine neue Regelung, wie war das? Zwei Leute aus fünf Haushalten dürfen sich jetzt treffen wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich zwei Leute aus fünf Haushalten. Ja. Fünf Stühle, 12 Meilen. Wir genießen einfach mal den Sommer und schauen, was kommt, oder? Ist das eine geile Idee? Mache ich jedes Jahr so. So ist es. So, und mit wachsendem Erfolg. Siehst du? Mit wachsendem Erfolg. Das ist gut. Salz und Pfeffer sind im Busch. Ja. Ach ey. Genau. So, da kommt unsere nette Bedienung. Ja. Nicht wundern, das ist nur Audioaufnahmen. Alles gut. Ich jetzt nicht im Radio bin. Gerne mitmachen. So, und das ist die Berliner Lockerheit. Und deswegen liebe ich das. Ja, Stefan freut sich. Der versucht diese Abfuhr von eben. Jetzt wieder gut zu machen. Das war übrigens die DZ-Bank, haben wir das nicht? Jetzt haben wir es ja, genau. DZ-Bank. Ne? Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Kongresszentrum. Ja, mag ja sein. Krasse Vögel. Mehrzweckinstitut. Ja. Gut, was. Ich meine, wir sitzen jetzt hier und zu Hause läuft Fußball. Das ist doch auch irgendwie. Fällt mir ein Tippspiel, ne? Wie sieht es denn da aus bei euch? Ja, wunderbar! Ihr habt doch nicht so viel Ahnung von Fußball. Wer ist denn ganz oben? Ja, René ist auf Platz 1, könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ich habe schon überlegt, der Fairness halber, jetzt mal zwei Spieltage auszusetzen und nicht zu tippen. Nee, weil das ist ja auch, der frustriert ja auch. Ich weiß. Anderen. Aber ich muss sagen, der Ostautomat ist top. Der ist auch ziemlich weit oben. Der Ostautomat, ja, muss man dazu sagen, ist ein Zufallsgenerator. Richtig. Ne? Genauso tippe ich übrigens auch. Achso, mit dem Würfel, hast du ja gesagt. Nee, nicht mit dem Würfel. Ich tippe tatsächlich echt. Also, naja. Aber zufällig. Was die Flitzpiepen halt tippen, wa? Ja. Ich wollte übrigens zum Tischler was sagen. Du hattest gesagt, man kann sich, Marc, Marc hat gesagt, man kann sich ja mit Pseudonym anmelden, damit andere nicht mitkriegen, wer man ist. Und im selben Atemzug sagst du, dass du Barte bist. Ja. Barte. Barte. Ja. Ja, weil mich interessiert das nicht. Und außerdem gibt es auf warum dem... Warum heißt der Barte? Barte. Das ist eine Reminiszenz an eine Kunstfigur aus dem aus der Comedy-Serie Mike Lehmann, die komm, damals bei Radio Fritz. Genau. Ich brauche es manchmal zweimal, damit ich es kopiere. Ja, so. Und euer Pseudonym verschleiert auf den ersten Blick, wer ihr seid, aber man kann sich natürlich immer noch das Profil angucken auf der Website und dort ist dann ein Teil des Klarnamens zumindest ist zu sehen. Ist so? Ja. Jetzt wissen alle, dass ich René G. in Wirklichkeit René G. bin. Ja, genau. Scheiße. Ganz so große Scheiße, Stefan. Ja, und ich weiß sogar, wie dein voller Name ist. Und mir gehört das. Ach, wir müssen, glaube ich, unseren Hörern noch dazu sagen, wenn jetzt gleich unser leckeres Essen kommt, dann unterbrechen wir sofort den Podcast. Was ich zwar nicht verstehe, aber ich mach ruhig. Ja, wenn wir vollen Mund... Ach, das kriegen wir schon hin. Ja, na, wir gucken mal. Ich habe meinen Preis gekriegt, mit vollem Mund ganz deutlich reden. Okay. Und schön. Ich rede ungefähr 1,50 Meter weit dann. Ja, okay. Verstehe. Genau. Ja, was sagt ihr zu dem Fall Eriksson? Habt ihr das gesehen? Dänemark gegen Finnland? Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur in den Medien gehört und war völlig entsetzt, all die, weil es wohl... Also erst hieß es gab keine Fremdeinwirkung, dann habe ich von meiner Freundin gehört, er hätte wohl einen Ball abbekommen, kurz vorher, wohl relativ doll geknallt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Mann ist einfach auf dem Spielfeld umgekippt. Genau. Und... wurde war gerettet. Ziemlich angeschlagen, dann kamen die Rettungskräfte und waren schon dabei, ihn zu behandeln. Und während dieser Behandlung hat dann wohl Herzschlag und Atmung ausgesetzt. Genau. Sodass sie tatsächlich irgendwie ihn reanimieren mussten, haben ihn wieder aber zurückgebracht. Der Herr ist wieder wohlauf, hat schon Grüße aus dem Krankenhaus gesendet, Videobotschaften. Toi, toi, toi, ist nochmal gut gegangen. Ja, also schon erschreckend, ne? Aber auch sehr erschreckend, dass man das so live sehen konnte, das meiste. Das stand ja auch sehr in der Kritik. Ja, was soll man machen? Also da fiel mir, ich meine, bei Fußballspielen, wenn irgendwelche Flitzer übers Feld rauchen, dann ist es ja mittlerweile so, dass sie gar nicht mehr gezeigt werden unter Umständen. Ja. Das hätte man hier wahrscheinlich auch machen. Die hört man nur noch. Aus aktuellem Anlass, also dieses, wenn ihr das hört, dann, nee, Moment, wir hatten die Aufzeichnung hier heute, nach jeden Fall, immer noch im gestern, bitte. Gestern, wann auch immer ihr das hört, gestern war das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ja, denn heute ist Mittwoch. Das war fast schockierender gewesen als dieser Fall mit dem Gänsespiel. Ganz genau, weil, also, können wir das Thema wechseln? Also das Spiel an sich war schon eine Katastrophe, aber vor dem Spiel. Ja. Und zwar, da gab es einen Unfall. Greenpeace hatte eine Aktion geplant. Da sollte ein Gleitschirmflieger, also ihr müsst euch vorstellen, der hat einen Fallschirm um und hintenrum hat er dann irgendwie einen Motor, dass er mit dem Schirm dann eben da durch die Luft gleiten kann. Na jedenfalls, er sollte eigentlich nur über das Stadion fliegen und dann dort einen Ball, einen aufgeblasenen großen Ball irgendwie fallen lassen, um gegen VW zu demonstrieren. Dort hieß es dann irgendwie Kick Oil Out, also eben gegen Verbrennungsmotoren, speziell von VW, die ja Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaft sind. Aber es kam da eben zu einem Unfall. Der Pilot hat offensichtlich den Wind falsch eingeschätzt und Ende vom Lied war, dass er dann ins Stadion abgetrieben wurde. Er ist dann auf dem Rasen gelandet mit Ach und Krach und hat aber dummerweise irgendwie auch noch einen Zuschauer dabei gestreift, der dann herzlich behandelt werden musste. Greenpeace hat sich auch vollmundigst und ausführlichst dafür entschuldigt. Das war also überhaupt nicht geplant. Davon und, möchte man ausgehen. Ja, der Vollständigkeit halber sei das hier erwähnt. Ah, und okay. Damit zurück ins Funkhaus zu Stefan. Ja. Nee, ich habe noch eine Frage, wenn wir mit Fußball nicht so auskennen. Ja. Und zwar, Mats Hummels ist der Ball. Hat er die Chance, mit seiner Spielweise Schützenkönig zu werden? Torschützenkönig? Sicher, nein. Weil es sagt ja niemand, dass du ein Torschützenkönig nur mit Toren werden kannst, die du woanders reinschießt. Du kannst ja auch alle ins eigene Tor schießen. Da habt ihr das Kleingedruckte nicht in dem. Nee, ist es so? Ja, der ist ja ein Tor für den Gegner. Zählt ja nicht. Wie, aber jetzt geschossen? Ja, ist ja egal. Also dann habe ich da Eigentor erzählen. Es steht trotzdem in der Liste als der Eigentore Torschütze. Zählen aber nicht. Noch eine Frage. Kann eine Mannschaft, die kein Tor schießt, ein Spiel gewinnen? Theoretisch schon. Ja, ist ja auch passiert. Praktisch. Auch praktisch. Ja. Wie denn? Ja, durch Mats Hummels. Ich muss doch jetzt euch ja nicht die Fußballregeln erklären. Mats Hummels ist nämlich ein Möglichmacher. Kannst du bitte mal euch zwei Nicht-Fußballer beleidigen kurz? Warte mal, ich habe noch mal eine da Frage. Da kam ja schon 5 Minuten keine Beleidigung. Weil ich nicht aufgepasst habe, wer ist bei Tippspiel nochmal auf dem ersten Platz? Weiß ich nicht. Einer von euch beiden Hinterwäldlern. Ja, genau. Richtig, ne? Eine interessante Frage, dann schließen wir endlich die Fußballer an. Ball? Ball. Ich habe gestern nämlich beim Deutschlandspiel einen Anruf gekriegt von meiner Firma, vom Support, weil es bei einem Kunden Probleme gab. Warum rufen Sie dich dann an? Naja, weil ich dafür war nicht groß war. Nee, weil während des Deutschlandspiels ist dort das Internet los. Ja. Fand ich sehr interessant, aber haben wir alles in den Griff gekriegt. Und abschließend letzte Frage jetzt wirklich. Claudia Neumann. Wer? Claudia Neumann. Warte, sag nichts. Fußball, Frauenfußballtrainerin. Nein, Kommentatorin. Ach, scheiße, okay, ZDF. Hat schon bei der EM kommentiert. Aber die war mal Trainerin. Nein, keine Ahnung. Ah, okay. Total interessant. Und mir fiel so ein, die kriegt natürlich in den sozialen Medien totale Anfeindungen. Warum? Weil sie Männerfußball kommentiert als Frau. Und da fiel mir ein, in den ganzen Podcast-Folgen, wir haben immer darüber geredet, dass sich die Welt ändert. Man muss toleranter sein und so weiter. Aber bei dem Thema sind wir nach wie vor hinterwäldig. Allerdings, ungefähr so, als würde ein Vegetarier eine Tour durch Tönnies machen. Eine Firmenführung, Tönnies. Ja, aber naja. So, ja, das ist skandalös. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ja. Aber dann sollten Leute da draußen, Neumann, reißt euch mal zusammen. Respekt haben. Willkommen im 21. Jahrhundert. Dann sollten wir Claudia Neumann mal Respekt zollen und mal sagen, wer sie wirklich ist. Ja, jetzt danach. Claudia Neumann, geboren in Düren. Oh Gott, hat in Solarium gelegen lange. Nee, warte mal. Ich dachte... Das ist bestimmt eine andere, die du da hast. Nein. Erste Frau, die erste Frau, die 2016... Fußball kommentiert. Ja, und wen? In Frankreich. Ja, bei der... Achso, bei der EM in Frankreich. EM 2016. In Frankreich, ja. Ah, okay. So ist das. Ja, René, du hattest ja auch noch was zu dem Podcast beizutragen. Ich sag nur... Das potenzielle blaue Auge. Ja, eine kleine Geschichte aus dem privaten Fundus unserer beiden Evolutionsbremsen. Der Marc haut heute einen nach dem anderen raus. Ich fürchte, ich bin schon fast durch. Aber ein paarchen habe ich noch. Da bist du ja. Hast dein Pulver verschossen. Also wenn er eins nicht kann, dann ist beleidigen. Zumindest nicht lange. Zumindest trinkt er so schnell nicht sein Bier. Schnell die Luft raus, wenn ihr mal mit ihm unterwegs seid. Ja. Nach einer Stunde ist dann Ruhe. René, erzähl doch mal. Was denn, blaues Auge? Ja. Du, ich sag nur, beinahe. Arbeit, Meeting. Ach so, ja, war weniger spektakulär als dann letztendlich. Wie immer bei dir. Nee, mein Büro liegt in einem oder unterhalb eines, wie sagt man, so Räume, die man mieten kann für Seminare, Kongresse, Konferenzen. Ja. Genau. Und da kam gestern, irgendwann die Tage, ein Schreiben rein, dass ein Unternehmen, was dort halt Sitzungen abhält, sich entschuldigen möchte, dass es zu Gegendemonstrationen vor der Tür kommen wird. Und ich weiß bis heute nicht, wer da gewesen ist. Und dass man halt nur reinkommt, wenn man da von der Security geprüft wurde. Dass es aus der alternativen Ecke mit Demos zu rechnen ist. Mhm. Und die Vermutung lag jetzt nahe, dass das irgendwas mit der Riegeler Straße in Berlin zu tun hat. Hausbesetzer-Szene, nur ein Stichwort für die nicht aus Berlin kommen. Ja. Aber es war letztendlich nichts gewesen außer Lärm. Viel Lärm und nichts. Ein Hubschrauber, der anderthalb Stunden über Friedrichshain gekreist ist. Das war's. Na gut, ganz normaler Tag. Genau, da ist in diesen Tagen soll eine Brandschutzbegehung dort stattfinden. Wurde da nicht schon Anschlag ausgeführt auf den Brandschutz? Ja, heute hat es auch ordentlich gebrannt. Hat man sogar ganz Berlin gesehen. Ja, ist irgendwie, und dann bei der Hitze auch noch. Ne? Nein, also da geht es immer heiß her. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber ich finde es echt krank. Also da wäre ich schon längst weggezogen, wenn ich da gewohnt hätte. Da hätte ich es nicht mehr ausgehalten. Aber wir rennen doch nicht immer weg, wenn Probleme vor der Tür stehen. Wir müssen uns dem stellen. Gute Einstellung, Marc. Gute Einstellung, Marc. Apropos Marc. Ich habe mal jemanden, die Kellner fragen, wann das Essen kommt. Genau, der ganze Schlimm ist noch nicht. Ihr Frisurverweigerer werdet schon noch was zu präbeln bekommen. Wir sind schon bei F. F wie Frisur, genau. Ja, freundschaftliche Beleidigung hatten wir ja schon geklärt, ne? Du bist voll in deinem Element haben wir das haben wir noch lange nicht geklärt, ihr Dreckspatzen. Reicht es für mehrere Folgen oder nur für heute? würde es, aber ich glaube, wir sind jetzt bald durch. Okay, ich habe hier noch zu stehen Rückfahrpiepen. Ja. Willst du dazu was sagen? Oder? Ich mag es nicht. Nee? Ich weiß nicht, aber wie ihr dazu steht. Es ist vorgeschrieben bei bestimmten Fahrzeuggrößen. Ja. Habe ich? Ja, ich glaube, jetzt kommt unter. Da müssen wir jetzt unterbrechen. Da gucken wir mal. Hier läuft da schon irgendwas im Mund zusammen. Ja, los geht's. Oh, danke schön. Sieht ja lecker. Dankeschön. Schön. Und das Bauernfutter. Lass es schmecken. Danke. So. Ja, die Sache mit dem Rückfahrpiepen ist wirklich nicht uninteressant. Ja. Aldi, weil ich da einiges ganz gerne drüber gewusst hätte. Okay. Nicht nur, also irgendwann ist das mal eingeführt worden, hab das auch irgendwann bemerkt, klar, piept jetzt. Warum es piept, kann ich mir noch etwa herleiten. Ja, also es ist offensichtlich eine Sicherheitsmaßnahme. Als Warnung für die Leute, die da ringsrum sind. Da stellt sich dann auch die Frage, warum es kein Vorwärtspiepen gibt. Die Frage, die ich von René an der Stelle erwartet hätte. Sagen, weil der Fahrer in aller Regel die Augen vorne am Kopf hat. Ich glaube, somit das Sicherheitsrisiko etwas geringer ist. Das ist natürlich ein fadenscheiniges Argument, denn wir lernen schon in der Fahrschule, dass du immer dorthin gucken sollst, wo du hinfährst. Genau. Das heißt, wenn du rückwärts fährst, hast du gefälligst auch rückwärts zu gucken. Ja, jetzt würde ich mal fragen, das Rückwärtspiepen, welches Fahrzeug hat das Rückwärtspiepen? Noch kein normaler PKW? Oh, es war ein Baufahrzeug. Nee, kein normaler PKW. War ein Baufahrzeug. LKWs in der Regel? Scheiße, kann das nicht. Komm mal. Na gut. So. Baufahrzeug, wir haben gerade ein Foto gemacht, deswegen die kurze Applauspause. Nee. Pause für Applaus. Genau. Stimmt, ich spiele dann Applaus ein, während wir essen. So. Achtung, jetzt 10 Minuten lang Applaus. Genau. Dann bin ich nämlich fertig. Nee, man isst nicht mit vollem Mund. Ja, wir müssen nicht mit vollem Mund. Sehr schön. Man spricht nicht. Wir haben noch nicht angefangen, weil wir haben ja noch gar nicht den guten Appetitspruch, oder? Ja, machen wir jetzt gleich, pass auf. Ich habe nur gekostet. Nee, erstmal machen wir nur. Wir müssen sagen, was wir haben. Salz auf die Eier machen? Bitte sehr. Ich glaube, René ist gerade in seinem Element. Das heißt, es geht nicht auf. Können wir, noch nicht. Wir haben noch gar nicht guten Appetit, dieser. Nee, ich darf doch schon. Also, erstens, das ist mein Essen. Marc, das ist unsere Podcast-Tradition. Genau. Wir müssen uns jetzt an die Hände fassen. Podcast. Wir essen erst, wenn die Aufzeichnung fertig ist. Okay. Marc, erzähl mal kurz, was Marc und ich haben zu essen. Das interessiert doch niemand. Doch. Wir haben eine leckere Roulette. Warte, jetzt hat er sie jetzt schon die Gabel im Mund gesteckt. Also, dann sag du, was ihr beide habt. Bulette mit Bratkartoffeln und ein bisschen Salat dazu. Ich habe ein Bauernfrühstück mit sauren Gurken. Das ist gut. Und jetzt sagen wir fein guten Appetit. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Wir haben jeder uns alle ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Hat er ihn dann doch gegessen? Zähneputzen nicht vergessen. Systemsprenger. Also, das war aus dem Film Systemsprenger. Bei mir gibt es natürlich auch noch einen kleinen Slow Clap. Nie vom Essen. Weißt du, was total witzig ist? Ich wünsche mir, dass das Essen so gut ist, dass ich danach klatschen möchte. Ach so. Weißt du, was witzig ist in Bezug auf Klatschen? Wenn ein Faultier klatscht, dann wirkt es immer voll ironisch. Ja. Guten Appetit, dass es schmeckt. Guten Appetit. Mahlzeit. Ich würde trotzdem sagen, wir machen einfach weiter. Machen wir? Ja. Weil dann kommt wenigstens mal jemand zum Reden. Bisschen Atmosphäre. Lass mich die Sache mit dem Rückfahrpiegen, damit machen wir noch nicht durch. Alles in Ordnung? Ja. Wunderbar. Okay, danke. Wir wurden schon mal ganz toll angeschissen, weil wir während des Essens gepodcastet haben. Hat es nicht in Sinn? Nicht. Da gab es Beschwerden mal. Da hat es mal Beschwerden gehagelt. Warum? Apropos Feedback, nicht mal selber nochmal. Aber Rückfahrt piepen. Mhm. Genau. Also erstmal, okay, Baufahrzeuge machen das. Mhm. Und das sind ja nur die Fahrzeuge. LKWs. Ja, also LKWs verstehe ich schon, im Straßenverkehr. Baufahrzeuge. Mhm. Moment, ich glaube, kriege ich jetzt hier einen Anruf? Okay, alles klar. Ist während der Sendung, telefoniert während der Sendung. Nein, alles gut. Also Baufahrzeuge, die sind auf der Baustelle. Da gibt es keine Leute, die da irgendwie rumrennen. Warum muss da das Rückfahrpiepen sein? Also ich frage, eingebaut ist ins Auto. Das Interessante ist, es ist abschaltbar. Es gab da nämlich einen berühmten Vorfall, da wo ich wohne, da wird gerade gebaut. So. Ach nee. Und da habe ich bemerkt, dass den einen Tag sind die da rumgefahren, ohne dass es gepiept hat. Da habe ich auch gefragt, was soll denn der Blödsinn jetzt? Und ich dachte mir, ich frage mal jemanden, der sich damit auskennt. Habe ich dich gefunden, bin ich bei euch. Okay. Nein, ich habe neulich vor meinem Haus hat es gepiept und dann habe ich geguckt. Und das war mal ein PKW mit Rückfahrpiepen. Das habe ich auch selten gesehen. Ja, dachte, sowas gibt es gar nicht. Aber finde ich gut. Und der Hintergrund ist, ich habe, wie gesagt, eine Baustelle bei mir. Ich wohne ja da hinterm alten Blub. Das haben sie ja mittlerweile komplett abgerissen. Wissen wir. Komplett planiert und begradigt. Und seit einigen Tagen passiert da nicht mehr viel. Ist das lecker. Also die eine Bautruppe ist jetzt irgendwie fertig mit dem Abreißen. Es dauert ein paar Tage, bis der nächste Bautruppe kommt, um da Häuser hinzubauen. Mhm. Aber dieses ständige und stoische und nur so Rückwärtspiepen jeden Tag, wenn du da im Homeoffice bist, da das kann einem schon auf den Sack gehen. Ja, aber das, also ich finde es völlig normal und okay, weil ich wohne ja da nicht. Nein, aber ich denke schon, das hat, also das sollte nicht abstellbar sein. Das ist für ein Wohn. Ja. Ein Sicherheitsmechanismus, den man abschalten kann. Mhm. Na gut, du kannst ja auch ein, wie heißt das Ding? Assistent, ABS-Assistent? Sowas auch. So ESP und ABS und so kann man abschalten. Und hier diese, wie heißen denn die Dinger? Liefahrer. Airbags. Mhm. Oh. Na, wegen Kindern. Ja, okay, das ist wieder was anderes. Dieses Rückwärtspiepen heißt doch eigentlich nur, Achtung, Achtung, ich fahre rückwärts und sehe nichts. Achten Sie bitte auf sich selber. Bringen Sie in Sicherheit. Nein, oder heutzutage, aus Datenschutzgründen könnte es heißen, Achtung, meine Rückfahrkamera ist jetzt an, ich sehe sie. Ach ja, stimmt. Sie werden gefilmt. Ja, stimmt. Ich finde es nebulös. Aber damit soll das Thema meinetwegen auch schon erschöpfend behandelt worden sein. Mhm. Falls ihr, liebe Hörer da draußen, mehr drüber wisst, dort einschreiten möchtet, klärenderweise, nehmt gerne mal Bezug. Okay. Genau, sagt uns mal, wie man an so einem Auto das abschaltet. Dann kann Marc sich in seiner Homeoffice-Mittagspause schnell runterstehlen auf die Baustelle. Bauherr baue ich hier. Und dann kannst du das abschalten. Sehr gern. Vielleicht geht es auch per Infrarot. Ja. So ist das. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Stefan guckt gerade nochmal in den Sendeablauf, um zu sehen, ob noch thematisch heute irgendwas kommt. Ich würde ganz kurz was zu der Gegebenheit, wo wir uns hier befinden, was sagen wollen. Auf jeden Fall. Also als Berliner ist mir die Willenstraße überhaupt kein Begriff gewesen vorher. Nee. Also klar, man kennt hier so die eine oder andere Ansicht dieser Straße. Gibt aber ja ich muss mehrere. Feststellen, dass diese Straße sehr, sehr großen historischen Hintergrund hat. Mhm. Also das ist jetzt kein Unter den Linden, das ist kein Kudamm, das ist kein, sagen wir mal noch eine berühmte Straße, auch keine Karl-Marx-Straße. Unter den Linden. Ja, und der Lin hatte ich ja schon gesagt. Karl-Marx-Allee. Karl-Marx-Straße ist was anderes, genau. Aber die Wilhelmstraße. Und zwar die Wilhelmstraße, interessant an der, finde ich, die geht vom im Norden von der Spree bis runter zum Landwehrkanal. Um es genau zu sagen, von Ost-Berlin nach West-Berlin. Und wurde deswegen während der Teilung Berlins durch die Grenze getrennt. Und zwar so ziemlich genau in der Mitte, an der Niederkirchener Straße. Und da ist schon der erste Berlin-Tipp, die Niederkirchener Straße. Da befindet sich die Eastside Gallery in Hässlich. Ach so? Ja. Gibt es die auch in schön? Die Eastside Gallery ist schön. Original. Die steht am Ostbahnhof, ne? Die ist bunt bemalt. Und die hier in der Niederkirchener Straße, das ist nicht bemalt. Da sind Löcher von den Mauersprechen drin. Mhm. Die sieht so aus, wie sie halt, wie sie ist. Niederkirchner-mäßig halt. Okay. Absolut, sorry. Ich muss ein Bäuerchen machen. Ich kann mir ein Bauernfrühstück. Ach, deswegen Bäuerchen. Ja. Deswegen. Dann, René hat sich vorbereitet, liebe Leute. Ein Bäuerchen-Frühstück bestellt. Ich habe nur Notizen gemacht. Genau. Dann, die Wilhelmstraße hat auch deswegen sehr historische Bedeutung, weil sie schon seit Nazi-Zeiten immer Regierungsgebäude hatte. Mhm. Also um mal ein Beispiel zu nennen, hier ist, also vieles wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber was noch da ist, ist zum Beispiel das Gebäude des ehemaligen Luftreichsministeriums, was dann bei der Teilung Berlin, wo die Volkskammer drin saß und wo dann, was dann zum Haus der Ministerien der DDR wurde und was jetzt das Detlef-Rohweder-Haus ist. Ne, Detlef Rohweder, für die Leute, die die Dokumentation auf Netflix gesehen haben. Rohweder? Der hat, heißt er Rohweder? Mhm. Der hat Rohweder. Die DDR abgehandelt, ne? Der war Chef der Treuhand damals gewesen, die DDR quasi als Volk verteilt hat. Treuhand, ja. Und jetzt ist es der Sitz des Bundesfinanzministeriums. Mhm. Ja. Das und passt, ja. Das Gebäude stand, die Niederkirchner Straße ist im Prinzip genau der Mauerverlauf, eine sehr schmale Stelle. Auch ein Fluchtversuch hat da stattgefunden, über die Straße rüber. Mhm. Wenn man in der Niederkirchner Straße ist, kann man sich das mal angucken, aber es ist ja nicht die Wilhelmstraße. Deswegen, der größte Bereich dieses Bundesfinanzministeriums geht aber zur Linksstraße hin, zur Wilhelmstraße. Mhm. Jetzt sitzen ja auch ganz viele Ministerien noch. Muss man mal. Ja, es ist ja hier Regierungsviertel, muss genau. Man einfach sagen. Dann haben wir, was auch ganz interessant ist, weil es auch ziemlich abseits ist, die tschechische Botschaft. Mhm. Muss man sich mal angucken. Interessanter Bau, sieht sehr futuristisch aus, jetzt heute noch. In Höhe U-Bahnhof Mohrenstraße. Mohrenstraße ist auch eine Querstraße der Wilhelmstraße, wo man dann gleich die Mall of Berlin hat. Und wie lange heißt die Mohrenstraße noch Mohrenstraße? Bis Oktober. Ich wollte gerade sagen, besucht die Mohrenstraße, solange sie noch so heiß. Die ist übrigens auch länger, als man dachte. Man, ja. Na, okay. Die geht nämlich fast bis an die Spree, dann bis an die Spreeinsel. Ich finde ja auch, wenn immer Mohrenstraße zu sagen, das tut mir weh. Ja, wie wird sie dann heißen, die Mohrenstraße? Hab sie nicht gemerkt. Ja. Ein Thema für sich, und da haben wir auch schon in einer der älteren Folgen ausgiebig drüber gesprochen. Pro und Contra Umbenennung. Sehr interessant. Verlinken wir in den Shownotes. Ja, und vielleicht noch einen letzten Punkt zur Wilhelmstraße. Die Wilhelmstraße ist auf einem Stückchen, und zwar direkt an unter den Linden, unter Adlern das Stückchen, in der Höhe der genau englischen Botschaft, gesperrt für den Straßenverkehr. Mit Fahrrad und als Fußgänger kommt man da durch. Und ich glaube, seit 2014 war es in der Diskussion auf politischer Ebene, die wieder begehbar zu machen. Mhm. BVG, glaube ich, ist mit im Spiel. Rettungswege spielen da eine Rolle. Genau. Aber mich wundert, warum ausgerechnet die englische Botschaft, weil hier ist ja alles voll mit Botschaften. Ne? Klar, ja, was war denn der Grund, warum die Autobombendrohungen? Ja, stimmt, das war so eine Zeit halt, ne? Ja, das kann sein. Also muss man die Wilhelmstraße dann quasi über unter den Linden weitergehen, da sind ja auch noch ein paar Botschaften, da kannst du da ganz entspannt vorbei. Mhm. Also die Verhandlungen zur Öffnung dieser Straße in diesem Bereich dauern bis heute an. Es obliegt dem Bundeskriminalamt, dem BKA, die Risikobewertung von damals zu erneuern. Also und dann geht man in Verhandlungen mit den britischen Diplomaten und es ist geplant, zumindest zwei Fahrspuren wieder aufzumachen. Hm. Wie gesagt, vor 7 Jahren hat es angefangen, diese Diskussion. Ja. Ist noch nicht vorbei. Genauso wie, jetzt mir fällt es gerade ins Auge, in einem Café oder im Restaurant, wo wir sitzen, gegenüber ist eine Baustelle, ein riesiges Loch. wenn man genau hinguckt, steht da Tell Wilhelm. Was mit Wilhelmstraße? Tell Wilhelm. Ne? Deswegen heißt sie doch. Nee, die heißt wegen Kaiser Wilhelm. Ja, das hat damit zu tun. Auf jeden Fall werden da Wohnungen gebaut, Luxuswohnungen, die exklusivsten Wohnungen und teuersten Wohnungen in Berlin sollen hier hinkommen. Ja. Was sehr interessant ist, weil Großteil der Wilhelmstraße ist ja DDR-Plattenbau, also aber hübscher DDR-Plattenbau, ja, wie man das mal zahlen kann. Hallo? Du, na komm, also so, ist ja wohl wirklich... Nee, muss nach Hause. Tschüss! Nee. Aber es ist ja wirklich ein Unterschied. Also wenn ich mir das hier angucke, das sieht ja aus wie Eisenbahnplatte. Also das sieht man, also diese Art von Häusern sieht man auch viel hinterm Alex. Wie heißt die Gegend da? Nikolaiviertel. Genau, mich hat es total Nikolaiviertel erinnert. Genau. Und wie sind die Wohnungen so? Du kennst die Wohnungen ja von innen? Na groß, normale Neubauwohnungen. Von Einraum, Zweiraum, Dreiraum, Vierraum. Der Westberliner sagt Zimmer. Ja, ihr habt ja auch halbe Zimmer gehabt. Das kennen wir ja nicht im Osten. Ja. Und das Waschzimmer hat bei uns nie als Zaun mitgezählt. Mhm. Waschzimmer? Klo. Klumsklo. Klo. Wir sagen auch Klo. Ah, okay. Oder Toilette. Der Westberliner sagt Waschzimmer, oder? Ja, nee. Aber René, merkst du mich auch, wenn Marc ist, dann kann er uns gar nicht beleidigen. Das finde ich gut. Ja, kannst du mal noch einen raushauen? Nö. Schade. Okay, und noch einen letzten Fakt, der mir noch einfällt. Mhm. Zur Wilhelmstraße. Es gibt hier so eine Skulptur in... Ja, lauft die Wilhelmstraße einfach mal von oben nach unten, unten nach oben durch. Es gibt da eine Skulptur, die hat die Silhouette eines Kopfes vor. Ah, hier, gleich da vorne, ja. Und das ist Georg Elzner. Hm? Ja, und wer ist Georg Elzner? Der Bruder von Frank Elzner. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber Wikipedia hat mir geholfen. Georg Elzner ist einer der zwei Hitler-Attentäter, der im Münchner Hofbräuhaus ein schlechtes Timing hatte, offenbar. Und aber trotzdem wohl ziemlich einen Schaden angerichtet hat. Ja, okay. Und nach Stauffenberg im Prinzip der, sogar vor Stauffenberg, der erste Hitler-Attentäter. Und warum ist der so nah kam? Genau, und warum steht es dann genau da? Weil diese Straße ein Machtzentrum der Nazis gewesen ist. Mhm. Gibt es noch einen anderen Grund? Der Hitler-Bunker ist ja hier auch. Der ist auch um die Ecke, den wollte ich mir machen. Ist ja gleich da in der Nähe. Stimmt. Und wenn ihr jetzt noch nicht informiert genug seid über die Wilhelmstraße, dann müsst ihr sie mal langlaufen und euch diese Täfelchen angucken. Mhm. Die sind hier in allen ein paar Meter, steht da so ein Ding. Interessante Informationen, viele der Gebäude, die halt nicht mehr stehen, sind dort abgebildet mit Hintergründen. Und wir kriegen Besuch, die ersten Spatzen kommen. Stefan, der wollte gerade... Mein Essen. Der hat es auf dich abgesehen, der saß auf deiner Rückenlehne. Der wollte auf deine Schulter. Der hat gedacht, der ist ein Papagei, der hat gedacht, du bist ein Pirat. Ach so, verstehe. Genau, so viel zum Thema Wilhelmstraße. Also, total spannend. Also, ist jetzt nicht so ein touristischer Hotspot, aber... was? Nee, was? Also geh dir mal hoch bis zum Landwehrkanal. Du hörst ja mindestens hier vorne am Mord auf Berlin, hörst auf zu laufen. Ja, weiß ich nicht. Wenn du weitergehst, kommst du dann auf den Checkpoint Charlie vorbei. Ja, richtig. Ne? Also das ist schon hier, wenn die Touristen wieder da sind. Ja, aber sobald du über die Grenze rüber bist, hast du diese Westberliner Wohnbauten und dann kommt da nicht mehr viel. Ja. Dann bist du fast am Hallischen Ufer. Genau. Auch sehr empfehlenswert, wenn man mal Westberliner Vergangenheitsplatte sehen will. Mhm. Genau. Nein, also nach der Karl-Marx-Allee, auch eine sehr interessante Straße, über die wir ja auch schon mal berichtet haben. Und auf jeden Fall lohnt sich das. Wenn man E-Sightseeing macht, sollte man hier auch reingehen. Und der Potsdamer Platz ist ja auch gleich in der Ecke. Genau, deswegen heißt dieses Restaurant ja auch am Brandenburger Tor am Potsdamer Platz. Das ist ein Insider. Der Witz ist übrigens, ich habe ein bisschen weiter die Straße hoch, ist ein Hotel. Am Anhalter Bahnhof. Hm? Und das Hotel am Anhalter Bahnhof heißt Novotel, oder nee, Ibis, ist ein Ibis, glaube ich. Hm? Ibis Potsdamer Platz. Na, siehst du. Wenn du dich in die U-Bahn setzt, am Anhalter Bahnhof und eine Station fährst, bis am Potsdamer Platz. Ja. Wir müssen dazu sagen, in unseren Planungen für die Sendung ist René nicht drüber hinweggekommen, dass wir gesagt haben, wir essen hier in dem Restaurant am Brandenburger Tor. Ich habe gesagt, seid ihr bekloppt am Brandenburger Tor? Wisst ihr, was es da kostet? Das wirst du gleich sehen, du bezahlst auch bekommen. Ich habe schon die Fahrt-Depot. Die haben die Currywürste runtergesetzt von 16 Euro auf 10. Das sind aber auch zwei, muss man dazu sagen. Also jetzt tust du dem Restaurant hier aber unrecht. Nein, das schmeckt sehr ich gut. Ich esse hier sehr gerne. Und ich habe. Ihr seid doch beide schon fertig, was super ungewöhnlich ist, dass jemand vor mir fertig ist. Ne, du hast ja hier labert die ganze Zeit. Genau, du hast ja zu viel geredet. Übrigens, das mit den Currywürsten, so nach dem Motto von 16 auf 10 runtergesetzt, und außerdem heißt es ja Currywürste, Du kriegst trotzdem bloß eine. Bei meinem Gericht stand nämlich auch Buletten an Bratkartoffeln. Das war eine gute. Hast du eine gekriegt. Aber einen großen Bremsklotz. Und wenn du dich beschwerst, dann macht sie nach Berliner Art, schneidet sie den Meter durch und sagt, hier hast du zwei Buletten. Zwei halbe. Nein, vielleicht hat sie auch gedacht, weil ich ja auch eine gegessen habe. Sind ja zwei. Nein, es stand so in der Karte. Ja. Und die Karte wusste das nicht. Hör jetzt auf. Ja, so ist das, ne? Also mir hat es super geschmeckt. René ist jetzt auch fertig. Sehr salzig. Echt? Aber gut, es war ja auch nicht vegetarisch. Waren vielleicht. Heute gab es ausnahmsweise Salzkartoffeln. Vielleicht haben sie die gesalzen vorm Kochen und schälen und schneiden und braten. So, leider weiß ich jetzt nicht, wie wir zeitlich vorangeschritten sind. Hast du mir auf die Uhr geguckt? Ja, kann ich nicht lesen. Ist so weit weg. Ach, die liebe Zeit. Und ich wollte aber die Uhr starten. Ja, siehst du, die Uhr ist sonst immer eingeblendet. Ja. Nein, aber wir haben auf jeden Fall noch Feedback von Gordon. Ich weiß nicht, ob wir das so detailliert vorlesen wollen. Auf jeden Fall vielen Dank, Gordon. Er hat zu verschiedenen Themen Feedback gegeben. ESC, er geht immer joggen und hört dann den Podcast. Smartphone mit Gesicht entsperren, über die Info, über Corona, wie sich das verändern wird, dass aktuell ja ein Wetterbericht ist, die Corona-Zahlen. Und das Witzbattle findet er super. Ich lese es jetzt nicht detailliert vor, nein, weil da fehlt uns jetzt die Zeit, aber vielen, vielen Dank dafür. Ein Komm. Echt treuer Hörer. Ja, weiter so. Genau. Und ja. Um den müssen wir uns kümmern. Wir haben einen. Wir haben hätten einen wir ihn Hörer. Mal heute eingeladen hier. Haben wir ja. Wir haben bei Instagram ein Foto gepostet, wo wir heute aufnehmen. Genau. Und nachdem wir euch, liebe Hörer, alle abgehängt haben, schnellen Fußes, sind wir denn jetzt hier gemütlich zum Essen gegangen. Genau. Na? Ja. Aber wir haben ja wieder eine besondere Aktion, die es lange nicht mehr gab. Aha. Und heute mal live vorgelesen. Oh. Unsere Serie, genau, René hat es geschnallt. Die wollen wir natürlich nicht verpassen heute. Der verrückte Podcasten. Genau. Und da nochmal zur Erinnerung, René hat damals in den 90er Jahren, Achtung, ruhig bleiben, E-Bus, alle mal kurz hören. Stefan, warum zitterst du denn so im ganzen Körper? Ein E-Bus. Okay. War das Ekstase? Ja. Genau. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Das ist Frühling. Genau. Die so. E-Busse fahren. Also. Der verrückte Podcasten. Machen wir übrigens auch noch bald, ne? Wir fahren mal mit dem E-Bus da. Von Endstation zu Endstation schaffen wir eine Stunde. Richtig. Ist doch bei 34 Grad perfekt. Setzen uns hinten, genau da, wo der Motor ist. An dem E-Bus ist ja gar kein Motor, oder? Ich weiß es einfach nicht. Weiter reden, Stefan. Genau. Einfach also, wir kommen okay, jetzt. Ich freue mich auf die Folge mit dem E-Bus, weil da werden wir erfahren, ob ein E-Bus einen Motor hat. Genau, da fragen wir den Fahrer, interviewen wir den. Wir kommen jetzt zum verrückten Podcasten oder auch Briefkasten, wie man sagt. Entschuldigung, kann ich mal hier am Motor sehen. Ah, was? Genau. Nein. Und zur Erinnerung, René hat in den 90er Jahren Langeweile gehabt und irgendwelche Firmen angeschrieben mit kreativen Ideen zu deren Produkten, weil er zu viel Werbung geguckt hat. Und die Firmen waren so kreativ und haben sogar geantwortet. Und heute geht es um die Firma, habe ich es mir aufgeschrieben? Nein. Ich sag's dir, die Ehrmann AG. Ja, das ist total lieb von dir. Die und machen Ehrmann viel in Milchprodukten. Genau, Joghurt fällt mir da. Zum Beispiel. Ich krieg Schluck auf von dem Bier. Wer kennt den nicht, den Ehrmann? Oder die ganzen Fans denken gerade an mich. Aber ich muss sagen, Lidl hat auch leckere Joghurt. Ja. Also auch von Ehrmann. Nee, der Ehrmann sitzt oder saß damals 1998 zufälligerweise in der Berliner Straße. In Berlin? In Leonberg, wo man das liegt. Den gibt es ja in jeder Stadt wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Wer schmückt sich nicht gern mit fremden Federn? Ja. Okay, also mein Schreiben an die Ehrmann AG in der Berliner Straße in Leonberg. Wir schreiben den 18. Mai 1998 tatsächlich. Oh Gott, das ist lange her. Da waren Corona noch nicht so wie viele Jahre sind das jetzt? Wenn man den Podcast in 2021 hört? 28. Ja. Ja. Gut, das waren. Da bin ich geboren. Kopfrechner dabei, ja. Bestimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, als gebürtiger Kempten macht mir die landschaftliche Umstellung vor 3 Jahren, als ich nach Berlin zog, sehr zu schaffen. Ich vermisse den Blick auf die Lechtaler Alpen und habe leider auch nicht die Zeit, ab und an meine Heimat zu besuchen. Nun zum Grund meines Schreibens. Als ich neulich geschäftlich unterwegs war, sah ich im Stau stehen eines ihrer Werbeplakate, auf dem in großen Lettern der Slogan Ermann, ein Stück Allgäu stand. Plötzlich sah ich ein Licht am Ende des Tunnels. Tränen standen mir in den Augen. Sie können sich nun bestimmt schon denken, warum ich mich hilfesuchend an sie wende. Ich möchte den... Wunderbar war das. Unsere Teller sprechen eine eindeutige Sprache, ja. Gnevo. Oder wir hatten zu viel Hunger. Scheint morgen die Sonne, wa? Ja, na, da machen wir uns keine Sorgen. Sie haben ja den Wetterbericht gehört. Dankeschön. Im Vorfeld. Also, wir machen einfach weiter. Und zwar, also da stand der Slogan, Ermann ein Stück Allgäu. Genau. Ne? Jetzt schon die ganze Zeit durch die Scheibe gelinst. Die hat drauf gewartet, im richtigen Moment hier aufzutauchen. Ach, du bist jetzt gemeint. Also Ermann ein Stück Allgäu stand da. Nein, das ist ja nicht gemeint. So, jetzt kommen wir mal wieder. Beruhigen wir uns mal wieder alle. Wir kennen die Schlimme. Machen jetzt einfach weiter. So, plötzlich sah ich ein Licht am Ende des Tunnels. Tränen standen mir in den Augen. Sie können sich bestimmt schon denken, warum ich mich hilfesuchend an sie wende. Ich möchte ein Stück Allgäu bei Ihnen bestellen. Am besten aus der Umgebung Kemptens. Ich wäre Ihnen unsagbar dankbar, wenn Sie meinen Herzenswunsch in Erfüllung gehen lassen könnten. Vorher habe ich jedoch noch einige Fragen. Gibt es eine Mindestfläche, die ich bestellen muss? Wie lange dauert es, bis ich mein Stück Allgäu hier in Berlin habe? Muss ich Angaben zur Flächenbeschaffung meines Stücks Allgäu machen, sprich wie viele Bäume oder die Steigung und das Gefälle des Geländes etc.? Kann ich zusätzlich auch ein paar Kühe für mein Stück Allgäu dazu bestellen? Haben Sie vielleicht auch einen Katalog, der mir die Auswahl erleichtert, weil ich keine Zeit habe vorbeizukommen? Bitte antworten Sie mir so schnell wie nur möglich. Ich sehe nämlich jetzt schon nach meiner Heimat hier im norddeutschen Tiefland. Ich danke Ihnen schon im Voraus für Ihre Bemühungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Sehr gut. Das war schreiben. Und wir müssen dazu sagen, René, total konzentriert gelesen. Ja, ihr wart abgelenkt. Und nee. Marc und ich waren gerade abgelenkt, weil... Sag's lieber nicht, sag's lieber nicht. So, gut. Ich glaube, mein Schwert juckt. Es gibt Krieg. Nee, den Witz von letzter Folge von Marc aufzugreifen. Genau. So, wenn eure Säbel aufgehört haben zu jucken... Dann gibt es jetzt die Antwort. Wie? Da gibt es jetzt schon die Antwort? Ja. Ich dachte, ich muss 2 Wochen warten. Das ist nur heute, nur live. So schnell ging es übrigens nicht mit der echten Antwort. Ja, ach so, ja gut. Wir können gleich mal gucken. Wann ist die echte Antwort? 2 Monate später? Nee. Anderthalb Monate später. Doch, anderthalb Monate später. Aber eine Antwort. Ja, also, bitteschön. Die Firma Ermann hat auch tatsächlich auf diese humoristische Einlage von René geantwortet. Und zwar in folgender Weise. Sehr geehrter Herr Görlitz. Vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben, indem Sie bei uns als Rezept gegen Ihr Heimweh ein Stück Allgäu bestellen wollen. Wir freuen uns, dass wir Ihnen diesen Wunsch so einfach erfüllen können. Das Stück Allgäu ist die richtige Allgäuer Milch, die in jedem Ermann-Produkt steckt. Ermann-Produkte und damit das Stück Allgäu gibt es in ganz Deutschland, nahezu in jedem Lebensmittelmarkt. Sie können es in vielen verschiedenen Produkten und Fruchtvarianten kaufen, ganz ohne Vorbestellung oder Mindestabnahmemengen. Die angefragten Kühe können wir leider nicht mitliefern, aber dafür bekommen Sie ja das Beste der Allgäuer Kühe, die Milch. Wenn Sie uns jetzt nicht glauben, probieren Sie unsere Produkte und genießen Sie ein kleines Stückchen Allgäu Löffel für Löffel. Wir hoffen, dass Sie in unseren Produkten ein angenehmes Mittel gegen Ihr Heimweh finden und würden uns freuen, Sie künftig zum ständig wachsenden Kreis der Ermann-Freunde zählen zu dürfen. Mit Allgäu-frischen Grüßen, die Ermann AG. Applaus, Applaus, Applaus. Absolut. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe, als ich das Schreiben gelesen habe? Nee. Ratet mal, was ich leer gekauft habe im Allen. Ja. Wochenlang keine Joghurt. Müllermilch-Joghurt hast du gekauft. Ja, genau. Ja, coole Sache. Und wie gesagt, ich staune immer wieder, dass die Firmen da auch so kreativ antworten. Ja. Verjagen konnten sie mich ja nicht. Vielleicht kannst du ja mal verrückter Podcast Reloaded machen. Ich weiß nicht, wie einfach das werden würde heutzutage, weil wir in einer Zeit leben, wo... Darfst du keinen beleidigen? Obwohl, und ich glaube, das war... Nee, es war damals ja schon so, ein Brief hatte da schon Bedeutung, also das war... E-Mail gab es ja schon. Ja, der Brief hat heutzutage noch mehr Bedeutung, weil der ist teurer geworden. Kostet ja, 80 Cent. Und ich glaube, die Bemühungen, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, würde tatsächlich in einer positiven Rückmeldung... Wäre doch mal ein Versuch mehr. Müssen wir mal eine gute Firma raussuchen? Ja, wie wäre es mit... oder Google Lass oder Lass uns alle Sony. Gleichzeitig an dieselbe Firma schreiben. Oder so, mal sehen, was es sagt. Wir denken uns ein Problem aus, oder was so abstrus ist, und dann fluten wir die regelmäßig mit diesem Problem. Ja. Nein, echt gut. Mein iPhone sagt immer Hallo René zu mir. Hallo René? Ja, warum? Warum nicht her? Ich will mich aktivieren. Ach so, drück mich, damit ich aktiviert bin. Ich habe übrigens neulich den Aktenzeichen der Knöpfe gesehen und da war ein Beitrag. Und da ging es auch darum, dass eine Schülerpolizei oder Hilfe rufen wollte. Und da haben sie, weil sie wahrscheinlich nicht Siri oder Google so... ein Fake-Namen. Ja, haben sie gesagt, hallo Telefon, hat er gesagt. So. Hallo Telefon. Kleiner Vorgeschmack auf unser Witzbattle. Ich habe gerade gelesen, wenn das brennt, dann soll man 112 rufen. Aber früher riefen wir doch immer Feuer, Feuer. Da war das nicht so. Hallo, bin ich da bei der Feuerwehr, ich brauche Hilfe. Na, wie kommen wir denn zu Ihnen? Da haben Sie nicht mehr die kleinen roten Autos? Ich glaube, das ist ein guter Übergang. Haben wir keine anderen Themen mehr? Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man hier draußen sitzt. Aber ich muss sagen, es ist herrlich. Ich war vor Corona, bevor es losging, war ich hier, habe mit meinem Nachbarn richtig lecker Leber gegessen. Berliner Leber. Und nach Corona bin ich mit euch hier. Und wir gehen jetzt jede Folge hier hin. Wenn uns nichts Besseres einfällt, aber Berlin ist groß und weit und wunderschöne Ecken hat es. Also es wäre eigentlich ein Frevel, wenn man zweimal am selben Ort irgendwie gemeinsam dinieren würde. Aber man muss auch sagen, wir haben heute Glück, weil es ist noch nicht so viel los. Es sind noch keine Touristen hier in der Gegend. Das wird sich ja demnächst auch mal wieder ändern. Wir werden erstmal die Aufnahmen checken. Nochmal es geht ja nicht hier um, dass du den Spaß hast, Stefan, sondern dass hier da draußen an den digitalen Empfangsgeräten, oh, was für ein wunderschönes Auto. Guck dir das mal an. Siehst du das? Ja, na, ja, siehst du. Ein silberner Mercedes. Also quasi nicht lackiert, der hat nur Klarlack drauf. Ja, nee, aber es geht uns ja darum, dass ihr da draußen an den digitalen Empfangsgeräten unterhalten werdet und nicht, dass Stefan hier seinen Spaß hat. Naja, wo kämen wir da hin? Wo blieb unsere Glaubwürdigkeit? Wenn ja irgendeiner seinen Spaß hätte. Eins ist er weg. Egal. So, gut, Thema wechseln. Ja, wir kommen jetzt zum Witzbattle, würde ich sagen. Ja, jetzt gibt es hier was zu machen, liebe Leute. Marc holt seine Fernsehzeitung raus. Ja, Marc hat echt seine Fernsehzeitung und ich hätte es ja nicht gedacht. Sagen wir so, den relevanten Teil der Fernsehzeitung. Genau, dann darf ich euch gleich mit dem ersten Knaller aus der Reserve locken. Ja. Wie lief denn eigentlich deine Führerscheinprüfung? Ich bin leider durchgefallen. Was ist das denn? Ich habe einen Geisterfahrer überholt. Ah, schade. Okay, dann René. Sagt man zu seiner Frau, du Erna, kannst mal aussehen, das Blumenbeet gießen. Aber Heinrich, es regnet doch. Ja, dann nimmst halt einen Schirm mit. Mann. Pass auf, jetzt kommt ein Kinderwitz. Was ist die gefährlichste Zeit des Jahres? Der Sommer. Denn die Sonne sticht, die Salatköpfe schießen, die Bäume schlagen aus und der Rasen wird gesprengt. Ja, Schlabuns. So ist es. Okay. Kommt ein Ehemann in den Blumenladen und sagt zur Floristin, ich hätte gern 100 Rosen. Sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, mein Gott, was haben Sie denn angestellt? Ich dachte, jetzt kommt was mit 99 oder so. Okay. Sitzt einer auf dem Klo und singt. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Brüllt einer von draußen. Ja, dann setze ich hier völlig richtig drauf. Sehr gut. Treffen sich zwei Studenten. Sagt der eine, du, wie spät ist denn das? Dienstag. Hör auf, keine Details. Sommer- oder Wintersemester? Mein Hund, sagt der eine, ist unglaublich schlau. Er liest jetzt regelmäßig morgens Zeitung. Ja, sagt der andere, weiß ich. Hat mir meine Katze gestern erzählt. Ein cool Pass, ich habe nämlich so einen ähnlichen. Ein Kölner und ein Berliner wetten, wer am besten lügen kann. Wetteinsatz sind 5 Euro. Sagt der Kölner, neulich bin ich von der Spitze des Kölner Doms aus wie ein Vogel über Köln geflogen. Nimmt der Berliner die beiden 5-Euro-Scheine, steckt sie sich in der Tasche und dann sagt der Kölner, Moment mal, du hast doch ja nicht gelogen. Und dann sagt der Berliner, ich hab dir Fliegen gesehen. Ganz toll. Tada! Der Lehrer zu den Schülern, warum hat das Flugzeug einen Propeller? Und die Schüler, na, damit der Pilot nicht so schwitzt. Das ist doch totaler Quatsch, sagt der Lehrer. Und die Schüler so, aber ist doch komisch, wir haben neulich mal gesehen, wie in einem Flugzeug der Propeller ausgefallen ist. Und sie hätten mal sehen sollen, wie der Pilot geschwitzt hat. Sehr schön. Guck mal. Das waren sie schon wieder, unsere drei Witze pro Person. Ein Bonuswitz hätte ich. Ich habe auch noch einen. Ein Bonuswitz? Dann ich. Na, dann macht mal. Oder hast du einen? Nee, mach mal erstmal. Okay. Halt zu wenig Fernsehzeit. Sagt Sonja zu ihrem Bruder, sag mal, steht mir der Strohhut? Und er so, ausgezeichnet, wie aus dem Kopf gewachsen. Marc? Nee, mach du, wenn du einen hast. Ich? Okay, pass auf. Welche Sprache spricht man in der Sauna? Schwitzerdeutsch. Richtig. Boah. Das war nochmal ein Flacher zum Ende. Ich wollte gerade sagen, wo soll ich mich daran wirklich beteiligen? Mal gucken, was haben wir denn hier? Ja. Dabei mach ich erst so ein. Okay. Dann kannst du mit einem Knaller abschließen. Sagt die Mutter zu ihrer Tochter, dein Verlobter, der stottert ja. Sagt die Tochter, oh, das macht nichts. Wenn wir verheiratet sind, hat er eh nichts mehr zu sagen. Apropos stottern. Ja. Sagen Sie mal, wie heißen Sie? Lehmann. So ein komischer Name. Stört Sie, wenn ich Sie kurz Lehmann nenne? Ja, mit diesem Witz schließen wir das heutige Witzbattle ab. War ein Knaller. Deswegen Applaus nochmal. So, jetzt sind die Leute mal geklatscht haben. Ja. Ich stehe mal auf und verbeug mich einfach. Nee, du gehst nachher mit zum Hut nochmal rum, ne? Ja. Sag mal, du hast doch früher mal so gestottert. Was ist denn daraus geworden? Sagt er, räuspert sich und sagt, festgemauert in der Erde steht die Form aufs Leben gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen, sei zur Hand. Das ist ja wunderbar, sagt der andere. Das war ja völlig flüssig, ohne zu stottern. Das ist ja super. Ja, das ist toll, aber wann braucht man das schon? Oh, das okay, danke noch. Ja gut, Stotter, noch eine Stotter Weise Zeit. Hätte ich auch noch. Wie man es macht, ist es falsch. Und wenn man es falsch macht, ist es auch nicht richtig. So ist es. Ne? Mit den Stottern gibt es doch hier den, wo eine große blonde Frau drei stotternde Leute trifft und sagt hier, wenn ihr mir ein Bundesland ohne zu stottern nennen könnt, dann habt ihr drei Wünsche frei. Fängt der erste an und sagt, Bayern. Ist er raus. Ne? Sagt der zweite, Berlin. Ist leider auch raus. Sagt der dritte, Sachsen. Anhalt. Ey, das ist fast kaputt gemacht. Ja, der war gut, oder? Ja. Also nochmal, Sachsen-Anhalt, hat er gesagt. Und dann habe ich auch noch einen. Ja, bitte. Ein Bauer, der hat leider auch dieses Stottern, der versucht seine Hühner alle so in den Stall, ne? Und dann jagt er die alle so rein und irgendwie immer ist eins draußen und er kriegt die Krise, hat er fast alle drin, ein einziges Rind noch draußen rum. Ja. Und da sagt er, wenn du jetzt nicht gleich reingehst, dann hau ich dich kaputt, putt, und dann kam da wieder raus. Sehr gut. Das ist gut, das ist niedlich. Ja, gut, ich war ja seit 40 Jahren nicht gehört. Ja. Cool. So weit bin ich ja noch dran. Ja, war auch eine witzige Runde, oder? Dann doch etwas länger als gedacht. Ich weiß nicht. Ja. Ich lasse mich überraschen. Ich habe um 17.35 Uhr ein Foto gemacht, ja? Wo wir noch kein Essen hatten. Und wie spät ist es jetzt? 18.30 Uhr. Naja, bis wir das alles hier zurechtgeschnitten haben. Ja. Und wieder auf eine Stunde 17. Da wird nichts geschnitten. Hochgeschnitten auf 2 Stunden 15. Ja. Aber ich muss sagen, Leute, ich freue mich richtig, dass wir mal wieder draußen sind. Eine Aufzeichnung ohne Aufwand. Ich bin gespannt. Wir machen das jetzt jede Woche. Also alle 2 Wochen, ne? So, jetzt ist aber wieder rein. Gerne. Jetzt geht wieder rein, genau. Zähneputzen, ja. Pullern, ab ins Bett. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Die 61. Folge mit dem Titel, den Marc sich ausgedacht hat und es passt zum Wetter, Hitzschlag. Ganz genau. Also ich hätte einen passenden Titel, Wilhelmstraße. Könnte man einfach auch nur nehmen. Wilhelmstraße. Ja. Hitzschlag in der Wilhelmstraße. Nein, die nächsten Tage wird es noch heißer. Altberliner Hitzschlag in der Wilhelmstraße hingestottert. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, vor einer Woche, als wir auf die Wetteraussichten geguckt haben, war heute schon die Mega-Hitze angesagt, aber das hat sich ein bisschen gelegt und ich finde sie gerade sehr angenehm. Naja, wenn Engel-Podcasts machen, dann weiß das Wetter Bescheid. Und wir haben eine Sache vergessen, noch alles Gute nachträglich, Marc, zu deinem Geburtstag. Vielen Dank. Der war ja neulich. Dass ihr daran gedacht habt. Ja. Ach, schön. Da habe ich fast eine Träne im Knopfloch. Echt, ja? Wir haben coole Videos für Marc gemacht. So, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Das war Folge 61. Irgendwas ist auch immer der Podcast aus Berlin. Mit René, vielen Dank. Danke dir, Stefan. Mit Marc, vielen Dank. Servus, bis zum nächsten Mal. Mit danke mir, übrigens mit auch Stefan. Für die Einladung zum Essen. Läuft das auch Band noch? Ja, kommt gut durch die nächsten zwei Wochen, genießt den Sommer. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt... Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Und tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. Achso, der nimmt jetzt schon auf. Er nimmt jetzt schon auf. Ist das nicht toll? Naja, wir brauchen Outtakes. Achso. Warte, ich lese meinen Outtakes vor. Stefan, na? Wieder ein Gag auf meine Kosten. Das war ja lustig. Ja. Und dann sagt Marc so ein Stichwort, oh, ich habe aber einen Hunger. Können wir hier nicht irgendwo essen gehen? Und dann sag ich, ja, hier direkt am Brandenburger Tor ist doch was. Ja, wir brauchen nur 10 Minuten dahin laufen. Hast du denn Sendeplan? Wie Sendeplan? Ja, ich habe meinen. Ich habe meinen eigenen. Ja, ja, dann musst du die Sache heute mal ein bisschen moderieren. Na, Wilhelmstraße, doch deine Infos. Also. Kommt da. Aber wir machen erst ein bisschen. Ich fange an, Wilhelmstraße. Die Wilhelmstraße liegt in den Berliner Ortsteilen Mitte und Kreuzberg. Ja. Sie war Sitz und der wichtigen Regierungsbehörde Heusens. Keine. Kannst du mal die Beine breiter machen? Ja, René. Okay, also bei dem ist auch schon wieder Frühlinge aus dem Raum. Ich merke, wenn man hier rauf tut, dann. Ja, Trittschall. Also, Schlagschall. Du wirst dich darum kümmern, jedes einzelne Klopfen runterzuregeln. Viel Spaß. Freundchen. Ja, war doch sehr gut, oder? Ich bin ja, wieder gespannt. Ja, keine Filmtipps. Nee. Wir sollten da draußen reichen. Irgendwann kommen wir später. Wir machen irgendwann dazu. Eine ganze Folge nur mit Film. Podcast, genau. Ein Filmtipp-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Die Filmtipps aus Berlin. So, soll ich ausmachen? Ja. Ach du, jetzt brauchst du auch nicht mehr ausmachen. Du brauchst ja keinen echten Applaus dann, ne? Gott, jetzt sehe ich erst, Marc hat so ein härter BSC-Feuerzeug. Ja, was denn sonst? Ja, ich. Genau, muss doch die Fahne hochhalten. Prügelt euch bitte vorm Laden, ne? Wir sind hier im Osten. Ah, Stefan, Bock auf eine dritte Halbzeit? Mhm. Ah, komm, zum Schluss, Marc, hau noch einen raus. Na, mal gucken, was ich hier noch habe. Ach, hast du nicht im Kopf? Also eine Beleidigung. Ja, warte. Zum zweiten Halbzeit war ruhig, ne? Bist du doch vorbereitet, beleidigt zu werden und dann kommt so wenig. Ach, kommt ja, natürlich, ihr Aushilfspodcaster. Flitzpiker. Ah, ihr Podcast-Praktikanten. Und den Rest, Loic, ja, haben wir komplett abgehandelt. Ach so? Ist gut. Alle abgehakt. Hiermit verabschieden sich Dani, Erz und Marc. Tschüss.